In den USA ist es stiller geworden um Edward Snowden schon seit einiger Zeit. Ein Beleg, der vergangene Woche angelaufene Film über den Computerexperten, der Daten des Geheimdienstes NSA an Journalisten weitergab, legte hier in den USA den schlechtesten Kinostart aller Oliver Stone-Filme hin. Snowden selbst räumte schon im Frühjahr bei einer Veranstaltung der Universität von Chicago, zugeschaltet aus dem russischen Asyl, ein. Viele Leute zucken mit den Schultern, er glaube, dem liege ein Gefühl der Machtlosigkeit zugrunde. A lot of people, you know, give a shrug at it. I believe that's actually a feeling of disempowerment. Die Auseinandersetzung über Sicherheit und Privatsphäre, über Geheimdienste und ihre technisch hochkomplexe Spionage sei vielen Menschen einfach zu kompliziert, so Snowden. Die NSA hatte nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mit dem Patriot Act umfassende Rechte erhalten, Telefone und Internetkommunikation zu überwachen. Im Sommer 2013 gab es große Demonstrationen vor dem US-Kapitol in Washington. Diese Zeiten sind vorbei. Der energische Ruf, Sie hören uns ab, wir kämpfen dagegen, ist mehr als 3 Jahre nach den Snowden-Enthüllungen weitgehend verstummt. Für Starregisseur Stone steht fest, Snowden war einer der wenigen, die sich in der ganzen Zeit offenbart haben. Nur ein paar wenige Leute haben das getan und sie alle bekamen Scherereien. Er ist einer der wenigen Menschen, die sich in dieser ganzen Zeit gesprochen haben. There's only several, 3, 4, 5 people have spoken up about the NSA. They've all gotten into some degree of trouble. Der Ärger für Snowden, er sitzt seit 2013 im russischen Dauerasyl, ohne die Aussicht, bald wieder in die USA zurückkehren zu können. Denn zu Hause würde ihn ein Spionageverfahren erwarten. Die Zeitung Guardian geht von einem möglichen Strafmaß von 30 Jahren aus. Die Initiative Pardon Snowden fordert Präsident Obama auf, Snowden zu begnadigen. Sogar der ehemalige Justizminister Eric Holder äußerte, Snowden habe seinem Land einen Dienst erwiesen. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses nannte ihn dagegen vor 2 Wochen einen Verräter, einen frustrierten, rachsüchtigen Kriminellen. Auch Präsident Obama hat nach Auskunft von Sprecher Josh Earnest seine Meinung nicht geändert. Snowden muss vor Gericht. Der Ex-NSA-Experte darf auch von Obamas Nachfolgerin oder Nachfolger keine Gnade erwarten. Demokratin Hillary Clinton stellte fest, er hat Millionen von Dokumenten gestohlen. Das hat unserer nationalen Sicherheit erheblich geschadet. You know, he stole millions of documents, very damaging to our national security. Drastischer hatte sich Donald Trump früher im Wahlkampf geäußert. In einem Telefoninterview mit dem Sender Fox News äußerte Trump, früher wurden Spione hingerichtet. Dieser Kerl wird in einigen Kreisen zum Helden. You know, spies in the old days used to be executed. This guy is becoming a hero in some circles. Viele Amerikaner wollen die Geschichte von Edward Snowden zu den Akten legen. Auch diejenigen, die sich weniger Überwachung wünschen würden, schütteln den Kopf.